بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من نام الله سلس الأباما سلس بامهاتسيقن الله سيقن هايل سنة بروفيت محمد und auf all denjenigen, die in seine Fußschaften treten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit denjenigen, die ihm gefolgt sind, im Guten am Tag der Auferstehung auferstehen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns am Tag der Auferstehung zu trinken geben von dem Becken des Propheten sallallahu alaihi wasallam aus seiner eigenen edlen Hand. Amin. Liebe Geschwister, heute behandeln wir inshallah das Thema die Regelungen über das Verrichten des Geschäftes, auf Deutsch sagt. Und möge Allah euch und mir Erfolg verleihen und allen Muslimen. Unsere Religion, Alhamdulillah, ist eine vollkommene und vollständige Religion, die nichts außer Acht gelassen hat, was die Menschen benötigen in ihrer Religion und auch für ihr Dunya, für dieses Leben. Und alle diese Dinge hat der Islam, Alhamdulillah, für uns klar gemacht, entweder durch den Koran oder durch die Zunge des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zu diesen Sachen gehören auch die Art und Weise, das Benehmen, wie man sein Geschäft verrichtet. Wie man also was man macht, wenn man zum Abort kommt, zur Toilette geht. Damit der Mensch sich unterscheidet, den Menschen, den Allah subhanahu wa ta'ala über die Tiere gestellt hat und über alle anderen Geschöpfe auf dieser Erde gestellt hat. Damit der Mensch höher und reiner ist als das Tier, hält der Mensch sich an bestimmte Regeln, an die sich das Tier natürlich nicht hält. Unsere Religion ist also eine Religion der Reinheit und der Sauberkeit. Und es gibt Regelungen, Benimmregeln, Anstandsregeln, gesetzliche Anstandsregeln, das ist vom Gesetzgeber vorgegeben, die man macht, wenn man zum Abort kommt, Abort zur Toilette kommt, wenn man bei der Toilette ist und wenn man aus der Toilette hinausgeht. Wenn der Muslim zu dem Ort kommt, wo er sein Geschäft verrichten möchte, dann handelt es sich entweder um ein Gebäude oder es handelt sich um einen offenen Platz, freien Platz, wie zum Beispiel in einer Wüste. Und wenn man zu so einem Ort kommt, das heißt zu einem Gebäude kommt, wo man sein Geschäft verrichten möchte, dann sagt man am Anfang, es ist Mustahab, dass man sagt Bismillah. Und das ist Sunnah zu sagen Bismillah. Und wenn man zu einem Ort kommt, wenn man zwischen einer Wüste ist und sein Geschäft verrichten möchte, gibt es ja kein Gebäude, sodass man, wenn man das Gebäude eintritt, sagt man Bismillah. Nein. Dort, wenn man einfach zu dem Ort gekommen ist, wo man sein Geschäft verrichten möchte, wenn man sobald man bei dem Ort ist, wo man steht, dort sagt man dann Bismillah. Und der Grund ist deswegen, warum man Bismillah sagt, ist, dass Ali radiallahu anhu ardah, überliefert hat über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hatte, Satru ma bayna a'yunil jinni wa awrati bani Adam, idha dakhala ahadukum al-kanifa an yaqula Bismillah. Das heißt, diejenige Scheidewand, die zwischen den Blicken der Menschen, zwischen den Blicken der Djinn und den Aurat, Aura ist das an einem Menschen, was niemand sehen darf, außer man selbst und die eigene Ehefrau oder die Sklavin. Okay, das ist die Aura. Das gilt für also Erwachsene natürlich. Und also geschlechtsreife Personen. Also er sagte, dasjenige, was zwischen den Blicken der Djinn und den Aurat, der Aura der Menschen trennt, wenn man in einen Abort geht, wenn man in eine Toilette geht, ist, dass man sagt Bismillah. Und der Hadith ist bei Tirmidhi, und der Tirmidhi hat gesagt, er ist Hassan, und Entschuldigung, der Hadith ist bei Tirmidhi, und Ibn Hajar hat gesagt, dass die mehrere Überlieferungen, die das gleiche aussagen, insgesamt gesehen Hassan sind, sodass man danach handelt. Man sagt also Bismillah und danach sagt man A'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Oder man sagt A'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Also A'udhu billah heißt, ich suche Zuflucht bei Allah. Minal khubuth oder khubuth. Beide Versionen sind überliefert worden. Al-Khubuth mit Ba und eine Sukun, wo drüber ist, das ist das Übel, Al-Sharr, alles Üble. Das heißt, man sucht Zuflucht bei Allah vor allem Übel. Und Al-Khubuth mit Dhamma bedeutet, sind die männlichen Satane, die männlichen Shayatin. Und das ist auch, wallahu alam, die Bedeutung des Hadithes, weil danach kommt Wal-Khaba'ith und die weiblichen Satane. Also ich suche Zuflucht bei Allah vor den männlichen und weiblichen Satan. Und in der arabischen Sprache gibt es, an dieser Stelle kann man sagen, Al-Khubuth und Al-Khubuth. Also das Ba mit Sukun und das Ba mit einer Dhamma. Beides ist hocharabisch und auch sind zwei verschiedene arabische Dialekte. Und der Beleg dafür ist, in As-Sahihain, As-Sahihain bedeutet, in die beiden Sahih-Werke. As-Sahihain oder As-Sahihan bedeutet die beiden Sahih-Werke. Gemeint sind Bukhari und Muslim. Warum wurden sie Sahih-Werke genannt? Weil alle Hadithe, die darin überliefert worden sind und den Ulama als angenommen worden sind und Sahih erklärt worden sind von den Hadith-Gelehrten. Und wenn ich das sage, dann meine ich damit die Hadithe von Al-Bukhari und Muslim, bei denen Al-Bukhari und Muslim die Überlieferungsketten erwähnt hat und nicht Al-Mu'allaqat, denn bei Al-Mu'allaqat gibt es Hadithe, die manche Hadith-Gelehrten als schwach eingestuft haben. Dann, wenn man in die Moschee geht, also auf jeden Fall ist daran überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn er zur Toilette gegangen ist, Allahumma, beim Eingängen, beim Eintreten, Allahumma, wa Allah, inni a'udhu bika, ich suche Zuflucht bei dir, min al-khubuthi wal-khaba'if, vor den männlichen und weiblichen Satanen. Also den Djinn, der gemeint, die männlichen und weiblichen Djinn. Und man beginnt und tritt ein mit seinem rechten Fuß. Und wenn jemand natürlich nicht reden kann, dann sagt er es mit seinem Herzen. Wenn jemand also stumm ist und nicht reden kann, dann sagt er das einfach mit seinem Herzen. Und er beginnt mit seinem linken Fuß, wenn er hineingeht. Und wenn er aus der Toilette hinausgeht, dann beginnt er mit seinem rechten Fuß. Und bei der Toilette, wie ist es da? Wenn man einfach den Ort verlässt, an dem man sein Geschäft verrichtet hat, dort sagt man dann, dort beginnt man einfach mit seinem rechten, mit seinem linken Fuß wegzugehen. Und wenn man hinausgeht aus diesem Ort, wo man sein Geschäft verrichtet hat, sagt man einfach Rufranak. Rufranak bedeutet, O Allah, ich bitte dich um deine Vergebung. O Allah, ich bitte dich um deine Vergebung. Wortwörtlich heißt es, ich bitte dich, also wortwörtlich heißt es, deine Verdeckung. Deine Verdeckung. Aber es ist ein Objekt, Mansub in diesem Fall. Das heißt, ein paar Worte da hinten sind einfach weggelassen worden, weil man versteht, was damit gemeint ist. Ich sage deine Vergebung. Ich sage, oh Allah, ich bitte dich um deine Vergebung. Das ist gemeint. Und Verdeckung, warum? Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem seine Sünden verdeckt, dann damit ist gemeint, dass sie ihm vergibt und er sie den Diener am Tag der Auferstehung nicht mehr danach fragt. Nicht mehr danach fragt. Und das wollen wir auch. Wir wollen nicht nur, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergibt. Das ist gut. Aber es ist schon eine Katastrophe, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen nur fragt, warum hast du die und die Sünde gemacht? Warum hast du die und die Sünde gemacht? Deswegen auch diese Fragen wollen wir entkommen. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala um seine Vergebung und dass er unsere Sünden also verdeckt, wie dieses Wort auch sprachlich bedeutet. Und der Grund dafür ist, weil das bei Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi und Nasa'i und Ibn Majah und Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Nawawi überliefert worden ist. Entschuldigung, der Hadith ist bei Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi und Nasa'i überliefert. Und Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Nawawi und Ibn Hajar haben gesagt, dass der Hadith sahih ist. Und zwar eben, dass man Ufranak sagt, wenn man aus der Toilette hinausgeht. Und was ist die Weisheit, die dahinter steckt, dass man Ufranak sagt? Die Weisheit, wurde mehrere Sachen darüber gesagt. Al-Sheikh Al-Uthaymeen, Rahimallah, hat als Weisheit erwähnt. Und zwar, wenn man aus der Toilette hinausgeht, wird einem bewusst, dass, welches Übel Unreinheiten im eigenen Körper sind. Die Unreinheiten, die man im Körper getragen hat, welche Last sie für einen sind. Dass sie anstrengend sind, eine Last sind. Und man erinnert sich dadurch an die Unreinheiten des jüngsten Tages, die eigenen Sünden, welche Last sie für einen sein werden am Tag der Auferstehung. Und weil man weiß, dass die Last am Tag der Auferstehung, die Last der Sünden, größer ist als diese Last, die man am Abort niedergelassen hat, so bittet man bei Allah um Vergebung, der Sünden, für die man begangen hat. Und eine andere Weisheit, die manche Ulama erwähnt haben, ist, dass man Allah um Verzeihung bittet dafür, dass man, während man sein Geschäft verrichtet, Allahs nicht gedacht hat. Aber diese Ansicht ist eher schwach, weil man darf Allahs nicht gedenken, während man das Geschäft verrichtet. Und man hat das ja unterlassen aufgrund eines Befehles, aufgrund der Tatsache, dass es gesetzlich ist, ihn nicht zu gedenken. Oder besser gesagt, aufgrund der Tatsache, dass es ungesetzlich ist, Allahs zu gedenken. Insofern, warum sollte man dann dafür um Vergebung bitten im Nachhinein? Wallahu a'lam. Auf jeden Fall, der Grund, warum man mit dem rechten Fuß hinausgeht vom Abort und mit dem linken Fuß hineingeht vom Abort, ist, weil man im Allgemeinen immer die rechte Seite für die Dinge benutzt, die edel sind und schön sind und rein sind und sauber sind, und die linke Seite benutzt für Dinge, wenn es darum geht, dass man Unreinheiten entfernt und ähnliche Sachen. Aber dass die Ulama gesagt haben, dass man zur Toilette hineingeht mit dem linken Fuß und mit dem rechten Fuß hinausgeht. Die Sache ist Mustahab und keine Sunnah. Und das ist das Ergebnis eines Qiyas. Jetzt wollen wir mal sagen, was das bedeutet. Und zwar, es gibt keinen Hadith, den wir kennen, der besagt, dass man mit dem linken Fuß in die Toilette hineingehen soll und mit dem rechten Fuß hinausgehen soll. Das gibt es nicht. Sondern was überliefert ist bei Al-Hakim, und Al-Dhahabi hat auch bestätigt, dass er sahih ist, beide haben bestätigt, dass, also das ist nur nebenbei gemerkt, also wenn Al-Hakim alleine einen Hadith als sahih erklärt, dann verlässt man sich nicht darauf. Wenn Al-Dhahabi es alleine macht, verlässt man sich auch nicht darauf. Wenn sie beide übereinstimmend, dann geht man davon aus, dass es sahih ist. Aber selbst dann kann es noch sein, dass sie sich geirrt haben. Also, wie dem auch sei, was überliefert ist bei Al-Hakim, dass man mit dem rechten Fuß in die Moschee hineingeht und mit dem linken Fuß aus der Moschee hinausgeht. Das ist überliefert worden, das ist eine Sunna. Und daraus haben die Ulama gefolgert, dass man für alle Sachen, die gut sind und edel sind und sauber sind, die rechte Seite benutzen soll. Und in As-Sahihain, also bei Bukhari und Muslim, ist auch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es beim Anziehen von Kleidungen die rechte Seite bevorzugt hat, mit der rechten Seite begonnen hat. Beim Ausziehen von Kleidungsstücken hat er mit der linken Seite begonnen. Und er liebte überhaupt immer, dass man mit der rechten Seite beginnt. Und warum ist die rechte Seite beim Anziehen besser? Weil das Anziehen ist eine Sache, wodurch man sich schützt. Insofern ist es eine gute Sache, eine edle Sache, und man beginnt mit der rechten Seite. In dem Bezug auf Toilette ist eben Mustahab und keine Sunna. Und die Mehrheit der Ulama sagt, Mustahab ist das gleiche wie Sunna. Die Mehrheit der Ulama sagt, Mustahab als Urteil ist das gleiche wie Sunna. Aber offensichtlicher ist, dass es eine Unterscheidung gibt. Weil Sunna sagt man nur, wenn es dafür einen Hadith gibt, oder einen Vers aus dem Koran gibt. Wenn es einen Beleg gibt, einen Dalil. Dalil ist entweder ein Beweis, ein Delil, ist entweder Allah hat gesagt oder der Prophet hat gesagt. Das heißt, wenn man sagt Sunnah, dann muss man einen Beleg haben, oder wenn man sagt, irgendwas ist Teil aus dem Islam, dann muss man einen Beleg haben aus dem Koran oder aus der Sunnah des Propheten. Jetzt gibt es hierfür keinen, und deswegen sagt man nicht, es ist keine Sunnah. Man sagt nicht, es ist Sunnah, mit dem rechten Fuß die Toilette zu verlassen, mit dem linken Fuß hineinzugehen zu dem Ort. Und Mustahab ist eine Sache, die man als gut empfindet, die die Gelehrten als gut eingestuft haben und empfunden haben, aber für die es keinen Beleg gibt. Das ist die richtigere Ansicht in Bezug auf den Unterschied zwischen Mustahab und Sunnah. Aber man muss aufpassen, manche Gelehrten verwenden es aber Sunnah als Mustahab. Man muss wissen, was der Gelehrte damit meint. Ganz einfach. Aber man sollte beim Reden einen Unterschied machen und nur Sunnah sagen, wenn es einen Beleg gibt, und Mustahab sagen, wenn es keinen expliziten Beleg dafür gibt. Na. wenn man sein Geschäft verrichtet an einem Ort, wo es kein Gebäude gibt, also wie zum Beispiel in einer Wüste, dann ist es eine Sunna, dass man sich weit weg entfernt von den Menschen, so dass man alleine ist und nicht mehr gesehen wird von ihnen, indem man sich immer hinter eine Wand stellt oder hinter einen Baum stellt oder sonst irgendetwas. Und das ist überliefert, und zwar in As-Sahihain wieder, über Al-Mughira ibn Shu'bah, radiallahu anhu arda, er sagte, فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ. Das heißt, dann ist er gegangen, bis ich ihn nicht mehr sehen konnte. Wortwörtlich hat er sich von mir verkriecht, also gemeint, dass bis ich ihn nicht mehr sehen konnte. Und dann hat er sein Geschäft verrichtet. Er redet über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also er ist so weit weggegangen, dass er nicht mehr gesehen werden konnte. Sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der am meisten Schamgefühl hat. Und Schamgefühl al-Haya, es gehört zum Imam dazu. Wie überliefert ist es. Pflicht ist es, dass die Aura des Mannes oder der Frau nicht mehr gesehen werden kann. Also, Pflicht ist es, dass man sich so verdeckt oder so entfernt, dass die Aura nicht gesehen werden kann. Also der Teil zwischen den Männern, zwischen dem Bauchnabel und dem Knie. Dieser Teil darf von niemandem gesehen werden, während man sein Geschäft verrichtet. Und der was Mustahab ist oder was Sunna ist, ist, dass man sich so weit entfernt, dass man gar nicht gesehen werden kann. Dass man gar nicht gesehen kann. Weder der Kopf, noch die Füße, noch die Hände, noch sonst irgendetwas. Dann, wie verhält es sich mit dem Sitzen oder dem Stehen? Darüber gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Ulama. Manche haben gesagt, es ist verboten, haram, dass man sein Geschäft verrichtet, während man steht. Und manche haben gesagt, es ist erlaubt. Und sie haben sich darauf gestützt, dass es erlaubt ist, zu stehen. Also erstmal, sie haben sich darauf gestützt, erlaubt zu stehen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith bei Bukhari Muslim zu einem Abfallort von einem Volk gekommen ist und sein Geschäft verrichtet hat, während er stand. Und das weist darauf hin, dass es erlaubt ist. Das weist darauf hin, dass es erlaubt ist, aber die Sunna ist jedoch, dass man sich hinsetzt. Und wenn man sagt und die Hadith in Einklang bringen möchte und sagt, dass man sich nur setzt, dass man nur stehen soll, wenn es einen Grund dafür gibt, wie zum Beispiel, wenn die Toilette dreckig ist und wenn man sich hinsetzt, dass die Unreinheiten an einen Körper kommen würden, dann ist es auch eine gute Verschmelzung der Hadithe oder eine gute Zusammenführung der Hadithe, denn die Hadithe widersprechen sich nicht. Ja. Also am besten ist, man unterlässt es, aber wenn jemand es im Stehen sein Geschäft verrichtet, dann darf man nicht ihm das übel nehmen, denn es ist über den Propheten aus seinem authentisch überliefert, dass er es gemacht hat. Allerdings, man sollte es als Ausnahme betrachten und nur machen, wenn es dafür einen Grund gibt. Die Qibla ist nach manchen, also ist die Qibla allgemein. Sich in Qibla zu wenden, während man Geschäft verrichtet. Oder seinem Rücken der Qibla zu geben, während man sein Geschäft verrichtet, ist haram und verboten. Weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, es verboten hat, dass man sich in Richtung der Qibla wendet, oder dass man seinen Rücken in Richtung der Qibla wendet, während man sein Geschäft verrichtet. Sondern man soll sich in eine andere Richtung begeben. Und zwar hat der Prophet sallallahu gesagt: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستبدروها ولا تستبدروها ولكن شرقوا أو غربوا. Das Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Wendet euch, während ihr euer kleines oder großes Geschäft verrichtet, weder in Richtung Qibla, noch wendet euren Rücken in ihre Richtung, sondern wendet euch gehen Osten oder Westen. Und das gilt nur für Al-Madina und für die Orte, die so liegen wie Al-Madina. Denn wenn man sich an anderen Orten befindet, dann ist Qibla an anderen Orten. Also je nachdem, wo die Qibla sich befindet natürlich. Also der Hadith gilt nur für die Leute von Medina und die sich in ihrem Breiten- oder Längengrad befinden. Und dann geht der Hadith weiter. Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu ardah, der diesen Hadith überliefert hat, er sagte, dann sind wir nach Asham gekommen, damalige Damaskus sind gemeint, und Umgebung auch. Wir fanden vor, dass die Toiletten, die dort waren, wir fanden vor, dass die Toiletten so gebaut worden sind, dass sie in Richtung Kaaba gezeigt haben. Abu Ayyub al-Ansari sagt das. Dann haben wir uns in eine andere Richtung gewandt, also haben wir uns ein bisschen abgewandt, und wir haben Allah um Vergebung gebeten. Und wir haben Allah um Vergebung gebeten. Und das ist der Beleg derjenigen Ulama, die gesagt haben, das Wenden Richtung der Qibla oder den Rücken in der Richtung zu wenden, ist haram in allen Situationen. Ist haram in allen Situationen. Und andere Ulama haben gesagt, das Verbot gilt nur, wenn man sich irgendwo draußen befindet. Das Verbot gilt nur, wenn man sich irgendwo draußen befindet. Aufgrund des Hadithes von Ibn Umar, radiallahu anhu, er hat gesagt, raqitu yawman ala bayti ukhti Hafsa, faraitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qa'idan li hajatihi mustaqbil al-sham mustadbir al-ka'bah. Der Hadith ist in der Silsila as-sahiha. Das heißt, Ibn Umar radiallahu anhu wa radahu sagte, ich bin eines Tages auf das Haus meiner Schwester Hafsa hochgeklettert, also aufs Dach, und dann sah ich den Propheten sallallahu alayhi wa sallam, wie er saß und sein Geschäft verrichtet hatte, und er hat sich in Richtung Asham gewendet, und sein Rücken war in Richtung der Kaaba. Genau das, was eigentlich verboten war, und daraus haben die Ulama geschlossen, als Schlussfolgerung und als Zusammenführung der Hadithe, dass es außerhalb der Gebäude haram ist und innerhalb der Gebäude erlaubt ist. Und wie dem auch sei, wenn man solche Gebäude baut, dann soll man darauf achten, dass man das vermeidet, weil die andere Ansicht ist auch stark und unter den Sahaba vertreten. Ja. Dann soll man sich davor schützen, dass man, während man sein kleines Geschäft verrichtet, dass Urin an seinen Körperteil kommt oder an seine Kleidung kommt. Und deswegen sollte man sich einen Ort aussuchen, besonders wenn man im Freien ist, wo der Boden nicht Wasser zurückspritzt. Und denn das führt dazu, dass Unreinheit an den Körper oder an die Kleidung kommt. Während man sein Geschäft verrichtet, sagen die Ulama, ist es verboten, dass man sein Geschlecht anfasst mit seiner rechten Hand. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, in der Hadith bei Al-Bukhari und bei Muslim, لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. Das heißt, niemand von euch darf oder soll, niemand von euch soll sein Geschlechtsteil mit seiner rechten Hand berühren. Ich habe jetzt das Wort mit ذكره mit Geschlechtsteil übersetzt, weil es gilt für Männer und Frauen. Aber in Wirklichkeit, das Wort an sich ist nur das Männliche damit gemeint. Aber es gilt für Männer und Frauen, weil die Männer und Frauen sind allgemein, was die islamischen Gesetze angeht, immer gleich. Allgemein immer gleich, es sei denn, es gibt einen Beleg dafür, dass sie unterschieden werden. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand von euch soll sein Geschlechtsteil mit seiner rechten Hand anfassen, während er sein kleines Geschäft verrichtet, und er soll auch sich nicht abwischen von seinem Verrichten des Geschäftes mit seiner rechten Hand, und er soll auch nicht in Gefäße hineinatmen. Er soll nicht in Gefäßen atmen. Deswegen gibt es zwei Ansichten mit den Ulama. Manche haben gesagt, das Verbot des Anfassens des Geschlechtsteils mit der rechten Hand bezieht sich nur auf die Phase, während man sein Geschäft verrichtet. Weil der Prophet das dann gesagt hat, niemand von euch soll sein Geschlechtsteil anfassen mit seiner rechten Hand, während er sein kleines Geschäft verrichtet. Andere haben gesagt, dieser Ausdruck, während er sein Geschäft verrichtet, hat keine Bedeutung. Also hat keine einschränkende Bedeutung. Und sie haben gesagt, wenn es verboten ist, sein Geschäftsteil anzufassen, während man sein Geschäft verrichtet mit der rechten Hand, obwohl man die rechte Hand benutzen müsste vielleicht manchmal, dann oder manchmal gut gebrauchen könnte, dann ist es erst recht verboten, außerhalb, wenn man sein Geschäft also nicht verrichtet, denn da braucht man seine rechte Hand schon gar nicht, um sein Geschäftsteil anzufassen. Und beide Ansichten haben ihren Beleg, wie dem auch sei, wenn man auf dem sicheren Weg wandeln möchte, dann sollte man das einfach unterlassen und nur seine linke Hand benutzen. Wie gesagt, das gilt für außerhalb des Geschäfts. Außerhalb. Während man sein Geschäft verrichtet, darf man seine Geschäftszeile nicht mit der rechten Hand anfassen. No. Dann ist es verboten, dass man dort sein Geschäft verrichtet, wo die Menschen laufen. Und Wege, die die Menschen verwenden, benutzen. Dass man in Schatten sein Geschäft verrichtet. Schatten. Irgendwelche Schatten, die die Menschen verwenden. Dass man in Wasserquellen, denn der Prophet ﷺ hat all dieses verboten, weil es dazu führt, dass die Menschen ihnen Schaden zugefügt wird und sie gekränkt werden. Und der Beleg dafür ist, dass der Prophet ﷺ gesagt hat, اتقوا اللاعنين, das heißt, schützt euch und fürchtet euch vor oder seht euch vor den beiden Fluchenden. Und dann قالوا وما اللاعنان يا رسول الله, und sie sagten, was sind die beiden Fluchenden, o Gesandte Allahs? قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم, jemand, der sein Geschäft verrichtet auf den Wegen der Menschen und in ihren Schatten, das heißt die Schatten, die von ihnen benutzt werden. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und Sahih. Und die beiden Fluchenden bedeutet die beiden Fluchenden, weil wenn ein Mensch dadurch gekränkt wird, dass er in die Unreinheit sich setzt oder tritt oder anfasst, dann flucht er und verflucht er die Person, die das getan hat. Deswegen wurde es genannt, die beiden Fluchenden. Und ebenfalls in einer Version heißt es, dass der Prophet auch seinem verboten hat, dass man sein Geschäft verrichtet in den Wasserquellen. Und der Hadith ist Hasan. Und diejenigen, die gesagt haben, aus den beiden Informationen, dass man sein Geschlechtsteil anfassen darf, außerhalb der Zeit, wo man sein Geschäft verrichtet, haben sich gestützt auf den Hadith, wo der Prophet sozusagen gesagt hat, وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَطْعَةٌ مِنْكَ, ist es, also das Geschlechtsteil, denn etwas anderes als ein Stück von dir. Der Hadith über An-Nasai und Sahih. Und das als Beweis dafür, liebe Geschwister, dass die Gelehrten Allahs Barmherzigkeit auf ihnen allen nichts sagen über Allah oder den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn sie dafür keinen Beweis haben, keinen Beleg haben, keinen Dalil haben aus dem Buch Allahs oder aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann, man soll auch nicht, wenn man in die Toilette geht, irgendetwas mitnehmen, worauf irgendein Dhikr draufsteht. Das heißt, Allahs Name steht. Oder Koran draufsteht. Und ähnliches. Oder Bücher, wo Dhikr drin steht. Denn es gibt einen Hadith, der folgendes lautet. Und zwar, Anas hat überliefert, dass der Prophet, wenn er zur Toilette gegangen ist, hat er seinen Ring ausgezogen. Weil auf dem Ring steht er drauf, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Und das ist eine Form des Dhikr. Und aber der Hadith haben viele von den Gelehrten als schwach eingestuft, daif eingestuft. Und zu ihnen gehört An-Nawi, Al-Hafiz, Ibn Hajar und An-Nasai und Abu Dawud. Wie dem auch sei, und deswegen ist es besser, wenn man Sachen, wo Dhikr draufsteht, auszieht, bevor man zur Toilette geht. Und nicht in die Toilette hineinbringt. Und was bei manchen Gelehrten haram ist, ist, dass man den Koran mit zur Toilette reinnimmt, was sie gesagt haben. Das ist eine Entwürdigung und eine Erniedrigung des Korans, wenn man ihn zu so einem dreckigen Ort mitnimmt. Und das ist, sind die edelsten aller Worte. Wie dem auch sei, was wie heißt es, erlaubt ist, ist, dass man das tut, dass man etwas mitnimmt, wo Dhikr draufsteht, irgendwas, wo Allahs gedenkt wird, gedacht wird, dass man das mitnimmt, wenn es einen Grund dafür gibt, wie zum Beispiel, dass man Angst hat, dass es gestohlen wird oder ähnliches. Wie dem auch sei, in Bezug auf den Koran sollte man möglichst darauf achten, dass man den Koran nicht mit hineinnimmt, sodass manche Gelehrten sogar gesagt haben, wenn jemand genug Geld hat, dann soll er den Koran auf jeden Fall draußen lassen, wenn es geklaut ist, dann kann er sich ein neues wieder kaufen. Unterschieden haben zwischen dem Armen und dem Reichen. Während man sein Geschäft verrichtet, soll man nicht reden. Und dafür gibt es einen Beleg, wie es für alles gibt. Und zwar ist überliefert, dass Allah subhanahu wa ta'ala das verabscheut. Und es ist auch verboten, dass man den Koran liest. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ. Das heißt, wenn zwei Männer ihr Geschäft verrichten, dann soll jeder von ihnen alleine sein, nicht mit dem anderen zusammen sein. وَلَا يَتَحَدَّثَانِ, und die sollen nicht zusammen reden. عَلَى طُوفِهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ ذَلِكَ, denn Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut dies. Denn Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut dies. Und wenn Allah etwas verabscheut, يَمْقُت, dann weist es darauf hin, dass es nicht erlaubt ist. Und es ist auch in der Sunna überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist bei Muslim der Hadith, dass jemand zum Propheten Assalamu alaikum gesagt hat, während der Prophet sein Geschäft verrichtet hat, und dann hat er ihm nicht geantwortet, bis er fertig war, und erst danach hat er ihm geantwortet. Und das ist im wunderbaren Einklang mit dem Vers aus dem Koran, denn Allah hat uns gesagt, dass wenn jemand euch grüßt mit einer Art, mit einem Gruß, dann sollt ihr den Gruß erwidern, noch besser erwidern, auf eine bessere Art und Weise erwidern, oder auf die gleiche Art und Weise. Also gemeint ist, wenn jemand zu euch sagt, Assalamu alaikum, dann muss man zurück sagen, mindestens, wa alaikum assalam. Oder, noch besser ist, man sagt, für dieses kriegt man 10 Hasanat. Wenn man aber sagt, wa alaikum assalam, wa rahmatullah, kriegt man 20 Hasanat. Wenn man sagt, wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh, kriegt man 30 Hasanat. Und deswegen sollte man das nicht unterlassen. Auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es ist eine Pflicht, dass man antwortet. Es ist eine Pflicht. Wenn jemand sagt, assalamu alaikum, muss man antworten, wa alaikum assalam. Das möchte ich nicht ausweiten, wie dem auch sei. Was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, ist einfach eine Umsetzung dieses Verses. Denn er ist ja, wie er beschrieben worden ist, ein wandelnder Koran. Und er hat einfach nicht den Gruß erwidert, während er sein Geschäft verrichtet hat, sondern erst hinterher, weil es eine Pflicht ist, aber während man sein Geschäft verrichtet, erwidert man keinen Gruß, und deswegen redet man schon erst gar nicht. Das ist also die Sendesache. Also wenn man schon nicht reden darf, wenn man nicht einmal den Gruß erwidern darf, währenddessen, dann darf man schon gar nicht erst reden. Ja. Na. Dann, wenn man mit seinem Geschäft verrichten fertig ist, was macht man dann? Man reinigt sich. Man reinigt sich. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man sich reinigen kann. Die eine Möglichkeit, das nennt man Istinja. Istinja. Und Istinja wird für beide Methoden verwendet, aber die Fuqaha benutzen Istinja mehr für die Reinigung mit Wasser. Für die Reinigung mit Wasser. Und Istijmar benutzen sie für die Reinigung mit Steinen oder mit Ähnlichem. Und wenn man beides macht, ist es noch besser. Und wenn man nur eines von beiden Sachen macht, reicht es aus. Istinja sprachlich bedeutet das Abschneiden, Al-Qata'. Und in Definition bedeutet es, dass man das, was aus den beiden Ausgängen hinaustritt, durch Wasser oder Steinen oder Ähnlichem entfernt. Das, was aus den beiden Ausgängen vorne und hinten austritt, durch Wasser entfernt oder Steine oder Ähnlichem. Das ist die Definition von Istinja. Was man danach und wie macht man das? Und zwar, also welche Anzahl ist vorausgesetzt? Man muss mindestens dreimal sich reinigen. Man muss mindestens dreimal sich reinigen, wenn man Istijmar macht. Also wenn man Istijmar macht, das heißt Steine verwendet oder Papier, wie Toilettenpapier heutzutage, oder Lappen oder ähnliches, dann muss man das mindestens dreimal machen. Und der Beleg dafür ist, dass der Hadith von Salman, er sagte, radiallahu anhu, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min thalathati hijarah. Der Hadith ist bei Muslim. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, dass wir uns reinigen mit weniger als drei Steinen. Hat uns verboten, dass wir uns reinigen mit weniger als drei Steinen. Und das ist ein Beleg, dass auch allgemein, das ist interessant für die Kapitel, die wir vorher erwähnt haben, dass die Unreinheit al-Najasa nicht nur entfernt wird durch Wasser, sondern auch entfernt werden kann durch andere Sachen. Hauptsache die Unreinheit ist weg. Hauptsache die Unreinheit ist weg. Und deswegen haben wir auch gesagt, dass die richtige Ansicht ist, dass man nicht nur Tahur, Wasser, also reinigendes Wasser verwenden darf, sondern man darf auch reines Wasser verwenden, Tahir Wasser. Das haben wir am Anfang erwähnt. Na, auf jeden Fall, wenn man mehr macht, man darf noch mehr als dreimal, aber dreimal muss man mindestens machen. Und man darf Istijmar nicht machen mit Knochen. Oder dem Abfall, gemeint ist der Kot von Tieren. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es verboten. Und zwar er sagte, Lil Jinni kullu azmin dhukira smullahi alayh. Das heißt, für die Jinn, den Jinn gehört jeder Knochen, über denen Allahs Name erwähnt worden ist. Das heißt, irgendein Tier, das im Namen Allahs geschlachtet worden ist, die Knochen davon sind für die Jinn. Sie dürfen es essen. Das ist für sie erlaubt worden. Und deswegen benutzen wir es nicht, um uns zu reinigen vom Abort. Und ebenfalls, der Hadith ist bei Muslim. Ebenfalls, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natamassaha bi'azmin au ba'ar. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, dass wir uns abwischen mit Knochen oder mit Kot von Tieren. Der Hadith ist bei Abu Dawud und Sahih. Und wenn es verboten ist, sich mit Ausscheidungen eines Tieres zu reinigen, dann erst recht mit Teilen des Tieres, mit ganzen Teilen des Tieres. Und ebenso hat Ibn Mas'ud radiallahu anhu warda gesagt, dass jemand dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eben getrocknetes Tierkot gebracht hat, zwei Steine und getrocknetes Tierkot gebracht hat, und dann hat er es weggeworfen und gesagt, innahu riks. Innahu riks. Riks ist ein anderer Dialekt und bedeutet das gleiche wie rijis. Und rijis ist das gleiche wie najis. Najis heißt unrein. Hat es weggeworfen und nicht benutzt. Und deswegen, übrigens, wenn man Papier benutzt, muss es also getrocknetes Papier sein, so dass man getrocknetes Papier sein oder wie heißt das? Man muss nicht getrocknet sein, aber es muss Papier sein, das natürlich rein ist. Alle die Sachen, die man verwendet, die müssen einfach reine Sachen sein und dürfen nicht selbst Unreinheit beinhalten. Alles, was gesagt wird, dass man irgendwie, nachdem man sein Geschäft verrichtet hat, die letzten Urintropfen rausmassieren soll, oder dass man sein Geschlecht bewegen soll, oder dass man Schritte laufen soll, oder dass man eine Leiter hinaufgehen soll und dann schnell runtergehen soll, oder ähnliches, all das sind Wasawis. All das sind Wasawis, Einflüsterung des Shaitan, die mit der Religion nichts zu tun haben, auch wenn es manche Gelehrten erwähnt haben. Und diese Dinge macht man nicht. Also das heißt, wenn man sein Geschäft verrichtet hat, wird von vielen Brüdern erzählt, dass sie dann sagen, man muss 40 Schritte laufen oder ähnliches. All das gehört zu den Wasawis, zu den Einflüsterungen. Und das ist gefährlich, wenn es gibt für den Wudu ein extra Shaitan, der einem immer einflusst, du hast Unreinheit, du hast den Wudu nicht richtig gemacht und ähnliches. Und man darf diese Sachen nur machen, wenn man davon überzeugt ist, oder wenn man weiß, dass die Unreinheit nur weggeht dadurch. Also wenn man weiß, die Unreinheit kommt nachdem man sich gereinigt hat, nochmal raus, es sei denn, man läuft seine Schritte ähnlich, dann darf man das tun. Ansonsten hat das mit dem Islam nichts zu tun, es ist eine Form von Einbildung. Waham. Ja. Und ebenso darf man also nichts verwenden, was edel ist, wie die Bücher über die Scharia und ähnliche Sachen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat diejenigen gelobt, die alles verherrlichen, was zu den Kultzeichen Allahs gehört. Dass Al-Istinja, also dass Al-Istishmar gesetzlich ist und erlaubt ist, dass man sich reinigt mit Steinen und ähnlichem, das haben wir erwähnt. Und zwar das im Hadith von Ibn Mas'ud. Und was auch erwähnt, überliefert ist, und zwar im einem Hadith von Anas radiallahu anhu, und der Hadith bei Bukhari Muslim, und zwar kana an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawa min ma wa anaza fayastanji bil ma. Und zwar Anas erzählt, dass er mit einem kleinen Jungen war, als er klein war, genauso alt wie er selbst. Der Prophet, wenn er zur Toilette gegangen ist, ist er mit einem kleinen Jungen gekommen und hat Wasser getragen, und der Prophet hat davon sich dann gereinigt. Das ist der Beweis dafür, dass man sich mit Wasser reinigen darf, nachdem man sein Geschäft verrichtet hat. Manche Fuqaha haben gesagt, dass der Istinja ist besser, mit Wasser sich zu reinigen, weil es dadurch sauberer wird. Und manche Ulama haben gesagt, Al-Istijmar ist besser, weil man dadurch nicht die Unreinheit direkt berührt. Und manche haben gesagt, am besten ist, dass man beides tut. Und Istijmar und Istinja, beides, ist keine Voraussetzung für die für die Gültigkeit des Wudu an sich. Also man muss rein sein und dann macht man Wudu, das ist keine Frage. Aber manche Leute denken, jedes Mal, wenn sie Wudu machen, müssen sie vorher Istijmar und Istinja machen. Das ist falsch. Und das muss man gemacht haben, nachdem man seinen Abort verlassen hat. Bevor man Wudu nimmt, muss man rein sein, das ist schon klar. Aber man muss nicht vor jedem Wudu Istijmar und Istinja gemacht haben. Das macht man, nachdem man sein Geschäft verrichtet hat. Genau. Na, und das ist auch eine Sunna. Wir haben gesagt, dass man sich dreimal auf jeden Fall reinigt bei Istijmar, aber es ist überhaupt eine Sunna, dass man einfach die ungerade Anzahl einhält. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in einem Hadith bei As-Sahihain gesagt, man istajmara falyutir. Wer Istijmar macht, der soll es mit einer ungeraden Anzahl machen. Und Istinja, oder überhaupt das sich reinigen, macht man von allen Sachen, die von vorne oder hinten austreten. Und zwar, der Beleg dafür ist, dass der Prophet Ali radiallahu anhu angeordnet hat, dass er sein Geschlechtsteil waschen soll, wenn Madi ausgetreten ist. Madi ist das, was austritt vor dem Mani. Und Al-Madi ist Najis. Madi ist Najis, unrein. Und was ausgenommen ist von den Sachen, die vorne hinten austreten, sind Sachen wie der Wind, und Al-Mani, Samen, und alles Trockene wie Steine, möge Allah uns davor bewahren. Liebe Geschwister, dieses Thema ist ein wichtiges Thema und es gibt keine Religion, die das so ausführlich behandelt wie der Islam. Und das hat seine Gründe. Denn das sich schützen, oder besser gesagt, sich nicht zu schützen vor der Reinigung nach dem Abort, ist ein Grund dafür, dass man im Grab gestraft wird. Ist ein Grund dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen im Grab bestraft. Denn es ist überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. Das heißt, schützt euch vor dem Urin, denn die meisten derjenigen, die im Grab bestraft werden, werden deshalb bestraft. Der Hadith bei Ad-Darqutni und Al-Hafiz sagte, der Hadith ist der Isnad ist sahih. Und es gibt mehrere Hadithe, die darüber überliefert sind, und der Ursprung ist in As-Sahihain, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwei Gräbern vorbeigegangen ist. Und bei dem einen Grab, wie wir alle wissen, hat gesagt über die beiden Gräber, sie beide werden bestraft. Und sie werden bestraft wegen einer Sache, die eigentlich gar nicht so schwerwiegend ist. Oder es werden wegen einer Sache, die gar nicht so schwer war, dass man sie vermeidet. Und er sagte, was den einen angeht, also der gerade bestraft wird, er wird bestraft, weil er Namimah gemacht hat. Er hat einfach Zwietracht gestiftet unter den Muslimen. Und der andere, der andere hat gesagt, er hat sich nicht geschützt vor dem Urin. Er hat sich nicht geschützt vor dem Urin. Und wie wir alle wissen, wenn man nicht rein ist, dann kann man auch nicht seine Gebete verrichten. Und deswegen ist es eine Katastrophe, wenn man sich nicht schützt vor dem Urin, dann läuft man auf die Gefahr hinaus, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem sein Gebet nicht annimmt. Na. Und auch die komplette Reinheit führt dazu, dass man seinen Gottesdienst besser verrichten kann. Denn dann ist er vollständig. Erst dann ist er vollständig. Und es ist nämlich überliefert bei Ahmad in seinem Musnad. Also Imam Ahmad hat auch ein Musnad. Ein Musnad, man hört so bestimmte Begriffe haben. Man hört manchmal Sunan, Musnad, Jami'. Das sind alles Begriffe für Hadith-Sammlungen. Aber sie haben alle eine bestimmte Bedeutung. Musnad, gemeint damit, ist eine Hadith-Sammlung, die ihre Hadithe geordnet hat, nach was? Nach den Sahaba. Das heißt, erst werden zum Beispiel alle Hadithe erzählt, die Abdullah ibn Mas'ud erzählt hat. Dann alle Hadithe erzählt, die Jabir ibn Abdullah erzählt hat. Und so weiter und so fort, bis zum Ende. Okay? So ist ein Musnad. Ein Sunan von Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasai, al-Majah, die sind so eingeteilt wie die Kapitel der Fuqaha. Wie die Kapitel im Fiqh. Erst die Reinheit, dann das Gebet, dann die Zakat und so weiter und so fort. Deswegen die Sunan ist wunderbar für die Fuqaha zum Nachschlagen. Alhamdulillah. Also bei Abu Dawud ist es zum Beispiel so, wirklich genauso wie die Fuqaha in der Reihenfolge vorgehen, macht er das. Erst zum Beispiel beim Gebet erwähnt er meinetwegen das mit der Qibla. Dann erwähnt er meinetwegen das mit dem Takbir und dann das Erheben der Hände, wie hoch man sie hebt. Und dann, dass man, was man sagt für Bittgebete am Anfang. Und dann, ob die Fatiha Pflicht ist oder nicht Pflicht ist, zu lesen. Also genau diese Reihenfolge. Man hat das Gefühl, man betet, während man das Buch von Abu Dawud, rahimahullah, liest. Also ein gewaltiges Buch, was einfach unvorstellbaren Wert hat. Und Imam Ahmad, rahimahullah, hat auch zigtausende von Hadithe in seinem Musnad überliefert. Und hat er überliefert einen Hadith über einen Freund des Propheten, dass er eines Tages das Morgengebet verrichtet hat. Und das ist ein interessanter Ausdruck. In der Überlieferungskette, Sanad oder Isnad, bei jeder Person, wenn sie unbekannt ist, schadet es. Bei jeder Person, wenn man nicht weiß, wer ist das, schadet es. Außer bei den Sahaba, radiallahu anhu. Bei den Sahaba ist es nicht wichtig zu wissen, wer der Sahabi ist. Und zwar ist es nicht wichtig für die Authentizität des Hadiths. Denn wir von Ahl Sunnah Jama'a, wir glauben, dass alle Sahaba, radiallahu anhum, vertrauenswürdig sind und nicht lügen und dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nichts Falsches mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sagen. Sie machen Fehler, aber sie sind, man braucht über sie nicht sagen, vertrauenswürdig, fiqah, wie man über alle anderen Personen sagen muss, oder Saduq oder ähnliches, damit die Überlieferungskette authentisch ist. Bei den Sahaba gibt es manche Hadith, es gibt manche Hadithe, wo es heißt, wo der Tabi'i sagt, es haben mir einige Freunde des Propheten erzählt. Oder es hat mir ein Freund des Propheten erzählt. Das reicht aus. Wir Hadith-Gelehrten betrachten diesen Hadith als geschlossen. Auch wenn der Sahabi selbst unbekannt ist. Aber manchmal ist es wichtig zu wissen, um den Hadith zu verstehen und um zu wissen, wann der Hadith überhaupt erzählt worden sein kann und so weiter. Also kann das Alter des Überlieferers spielt auch manchmal eine Rolle. Zum Beispiel wissen wir, dass Aisha radiallahu anha uns Hadithe erzählt, die sie auf keinen Fall selbst erlebt hat. Hadithe erzählt, wie bei Bukhari am Anfang, erzählt sie uns, wie am Anfang Wahi gekommen ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dass Allah es ihm lieb gemacht hat, allein zu sein in der Höhle von Hira, auf dem Berg An-Nur. Und solche Sachen hat Aisha niemals erlebt. Sie war viel zu klein oder noch gar nicht geboren. Auf jeden Fall, das ist interessant natürlich auch zu wissen, weil der Hadith hundertprozentig ist zwischen Aisha und der Erzählung jemand noch dazwischen. Man kann davon ausgehen, ihr eigener Ehemann. Weil es nicht weit hergeholt ist, der Prophet, was er erzählt. Oder man kann sagen, ihr Vater könnte es sein. Oder sonst jemand. Ja. Auf jeden Fall, das alles stört nicht. Auf jeden Fall ist im Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah, ein Hadith überliefert, der ist Hassan. Und zwar, dass der Gesandte Allah s.a.w. eines Tages das Fajr-Gebet, das Subh-Gebet gebetet hat. Und er las darin Surat Ar-Rum. Und er machte dabei einen Fehler. Beim Lesen. Und dann, als er sich umgewandt hat zu den Betenden, als er fertig war, das ist ja die Sunna, dass der Imam Assalamu alaikum rahmatullah, Assalamu rahmatullah, und dann so lange in die Qibla, Richtung Qibla bleibt, wie lange er sagt, Allahumma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta ya jalali wa karam, das sagt übrigens jeder einzelne Mu'mum und Imam. Wenn der das gesagt hat, der Imam, dann wendet er sich zu den Ma'mumin, zu den, die hinter ihm gebetet haben. Und das hat der Prophet auch natürlich gemacht. Und dann hat er gesagt, innahu yulabbasu alayna al-Quran. Also, es fällt mir manchmal schwer, den Quran zu lesen. Inna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu. Faman shahida as-salata ma'ana fal yuhsin al-wudu. Und zwar, es gibt manche Leute von euch, die mit uns beten, aber ihren Wudu nicht richtig verrichten. Wer also sein Gebet mit uns verrichtet, der soll seine Wudu richtig verrichten. Und wie gesagt, das als Beweis dafür, dass die vollständige Reinheit auch zur Vollkommenheit des Gebetes beiträgt und dazu beiträgt, dass man keine Fehler macht und so weiter und so fort. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Leute von Quba gelobt. Quba ist Masjid Quba. Quba ist eine Ortschaft in der Nähe von Medina, oder heutzutage gehört zu Medina dazu. Und zwar dort gibt es eine Moschee. Das ist die erste Moschee, die im Islam gebaut worden ist. Und über die Leute von Quba sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Surat al-Tawbah, Surah Nummer 9, Vers 108. Er sagte, eine Gebetsstätte, die vom ersten Tag an auf die Gottesfurcht gegründet worden ist, hat wahrlich ein größeres Anrecht darauf, dass du dich in ihr hinstellst. In ihr sind Männer, die es lieben, sich zu reinigen. Und Allah liebt die sich Reinigenden. Ein größeres Lob können sie nicht bekommen von Allah. Wenn Allah jemanden liebt, dann wird er ihn niemals bestrafen. Und das ist eine Angelegenheit, auf die man wirklich darauf achten soll. Und liebe Geschwister, unsere Religion ist die Religion der Reinheit und der Sauberkeit. Und die Religion hat uns die besten Charaktereigenschaften überliefert und die besten Benehmregeln, Anstandsregeln und hat alles umfasst, was der Muslim braucht und alles, was ihm gut tut und hat nichts außer Acht gelassen, was für ihn gut ist, so gebührt Allah das Lob, und so gebührt Allah das Lob, und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns festigt in dieser Religion und dass er uns Geduld verleiht, dass wir seine Regeln umsetzen und dass er uns den Erfolg verleiht, dass wir seine Gesetze umsetzen, während wir Ikhlas haben, während wir das alles nur für Allah subhanahu wa ta'ala tun, sodass unsere Taten richtig sind, gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dass unsere Taten von ihm auch angenommen werden, denn er ist derjenige, der den Erfolg dazu verleiht. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.